Elftes Kapitel. Bücher schreiben, wenn es am Ende recht angegriffen wird, Sie können sich darauf verlassen, dass ich denke, dass mein hier sei es, ist nur eine andere Benennung für Konversation, da niemand, der weiß, wie er sich in Gesellschaft benehmen muss, es wagen wird, alles herauszusagen, so wird kein Schriftsteller, der die Grenzen des Dekorums und der guten Lebensart kennt, so voreilig sein, alles zu denken. Die größte Ehrerbietung, die Sie dem Verstande Ihres Lesers erweisen können, ist, wenn Sie freundschaftlich, brüderlich mit ihm teilen und seiner Einbildungskraft ebenso viel etwas zu schaffen übrig lassen als Ihrer eigenen. Die Reihe ist also jetzt am Leser. Ich habe von Dr. Slops jämmerlichem Sturz und Fall, von seinem erbärmlichen Aufzuge in dem Hinterzimmer eine Beschreibung gegeben. Nun muss seine Einbildung sich eine Weile damit beschäftigen und um dieses Werk der Einbildungskraft zu Ende zu bringen, denkt er sich den Doktor gewaschen, abgerieben, kondoliert, gratuliert und in einem paar niedergetretenen Schuhen von Obadja geborgt, nach der Tür gehend und im Begriff zu agieren. Gemach, gemach, lieber Dr. Slope, halt deine obstetrische Hand zurück. Du bist unbewaffnet erschienen, du hast dein Tiertät, deine neu erfundene Zange, dein Crochet, deine Spritze und alle deine Rettungs- und Entbindungswerkzeuge da hinten gelassen. Beim Himmel, da hängen im grünen Filetbeutel zwischen deinen beiden Pistolen zum Kopfe des Bettes. Klingle, rufe, sende Obadja auf dem Kutschpferd zurück, dass er sie in aller Eile herhole. Eilet, was ihr könnt, Obadja, sagte mein Vater, und ich geb euch einen Gulden, eilt euch. Von mir, sagte mein Onkel Tobi, noch einen.